der Frieden nicht erblüht. Ich wollte erfahren, wie viel besser denn die Wesen sind, in denen eine Seele wohnt. Deshalb raubt ich Bertalda aus der Fischerhütte und sandte dich dahin, mein teures Kind. Vergib und mach zu mich auch grausam wähnen. Ich bin es nicht, ich bin es nicht. O trockne, trockne deine Tränen. O kehr zurück, meine Sehnen ist nun gestillt. O kehr zurück, bald fließen milder deine Tränen, bald lacht ihr wieder stilles Glück. Bald fließen milder deine Tränen, bald lacht